Wie die südkoreanische Internetzeitung Jazu Shibo berichtete, berief die nationale Aktion gegen die Third-Stationierung in Bezug auf die Südkorea-Reise des Vizeaußenministers der USA am 14. Juni vor dem Außenministerium Südkoreas eine Pressekonferenz ein. Dabei forderte sie von den USA nachdrücklich die sofortige Einstellung aller Aktionen für die Third-Stationierung wie des Zwangs zur Third-Stationierung.